wir auch gehen, werden unsere Fahne wehen, damit alle sehen, dass wir niemals untergehen. Wir gehen ihn gemeinsam, den Weg, der kein Ende hat, denn Fußball ist das Leben. In den Straßen unserer Stadt. Und wir werden gemeinsam auch wieder ganz oben stehen. Wir sind so stolz, ein Teil von dir zu sein. Dynamo, du bist das Leben in den Straßen unserer Stadt. Wohin wir auch